WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch zu einer neuen Woche, die ein bisschen kürzer ist wegen des Feiertages am Mittwoch. Da sind wir nicht da, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Aber heute sind wir da und heute haben wir eine freie Themennacht, wie immer montags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ich würde mich gerne mit euch unter anderem auch noch über den NSU-Prozess unterhalten. Die Plätze für die Journalisten sind ja nun durch ein Losverfahren vergeben worden und schon wieder gibt es Unmut um böses Blut, weil zum Beispiel die FAZ und die Welt, die Taz, die Zeit keinen Platz bekommen haben. Wie seht ihr das? Findet ihr das so jetzt gerecht oder habt ihr grundsätzlich doch immer noch etwas daran auszusetzen oder zu kritisieren? Oder habt ihr eine Idee, wie man es hätte besser machen können? Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Tobias und Tobias ist 17 Jahre. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, Domian. Hallo, Tobias. So, weswegen rufst du an? Ich rufe wegen einer sozialen Phobie an, die so vor ein bis zwei Jahren bei mir begonnen hat. Ja, beschreib sie mal ein bisschen genauer. Was genau ist es? Also, ich habe große Probleme damit, in größeren Menschenmengen was zu reden oder Ähnliches, wenn sich die Aufmerksamkeit auf mich richtet. Mhm. Wie groß müssen die Menschenmengen sein, dass du schon Angst hast? Also das tritt eigentlich hauptsächlich bei fremden Menschen auf und das ist eigentlich, also je größer, desto schlimmer wird's. Obwohl, nee, bei besonders großen ist es eigentlich schon fast egal, denn das Ironische dabei ist, ich bin eine ziemliche Rampensau und ich mag es vor vielen Leuten was zu sagen. Ja, aber das ist aber ganz komisch dann. Ja, das ist ziemlich seltsam. Aber das heißt, in irgendeiner großen Arena, wo 10.000 Leute sind, könntest du vorne auf die Bühne gehen und irgendwas sagen? Genau, wäre mir vollkommen egal. Aber wenn du in einen kleineren Raum kämst, wo vielleicht 30 Leute sitzen, da kannst du es nicht. Ja, ja, wenn sich die Aufmerksamkeit dann auf mich richtet, das ist dann besonders schlimm. Ja gut, aber die Aufmerksamkeit würde sich in der Arena, die 10.000 würden dich ja auch angucken. Da sehe ich aber die Gesichter nicht, also klar. Ach so. Und besonders direkter Augenkontakt ist für mich total schwer. Da werde ich teilweise auch rot und sowas, obwohl nichts los ist. Ich habe da echt Probleme mit. Und wo treten die Probleme besonders auf? Jetzt zum Beispiel in der Schule. Ich bin jetzt dieses Jahr auf eine neue Schule gekommen. Und ich habe die ersten Tage da natürlich unglaubliche Probleme. Wenn ich da neu in die Klasse komme, jeder interessiert sich irgendwie für einen. Ich sitze die ganze Zeit rot im Klassenzimmer. Und die Leute, ich weiß nicht, ich laufe immer rot an und das erregt natürlich noch mehr Aufmerksamkeit. Ich habe da die ersten Tage echt Probleme gehabt. Das hat sich dann gebessert, als ich die ein bisschen besser kennengelernt habe. Ja. Aber man knüpft so natürlich auch ziemlich schlecht Kontakte und sowas. Ja. Außerhalb des Klassenzimmers, wo tritt es sonst noch auf? Immer wenn ich mit Leuten in näheren Kontakt komme. Also angenommen, ich gehe irgendwo was einkaufen, dann habe ich normalerweise keine Probleme damit. Okay, also da hast du keine Probleme. Aber wo hast du Probleme? Wo kommst du noch in näheren Kontakt? Ja, sagen wir mal, wenn ich angesprochen werde auf irgendwas oder ich komme irgendwo neu hinzu in irgendeinen Verein und aber ist das nicht in einer gewissen Weise noch normal, Tobias, dass wenn man irgendwo neu ist und auch in eine Klasse neu reinkommt, dass man natürlich dann vielleicht, wenn man nicht gerade vor Selbstbewusstsein platzt, ein bisschen gehemmt ist oder vielleicht auch rot wird? Und wenn sich das dann sogar legt, wie du es gerade geschildert hast, ist es doch vielleicht gar nicht so schlimm, oder? Das ist bei mir aber wirklich extrem. Ich weiß nicht, ich habe mich mal umgehört, ob es sowas wie eine soziale Phobie gibt vor einiger Zeit und da wurden verschiedene Symptome aufgezeigt, wie zum Beispiel ich fange auch an zu schwitzen oder verhaspele mich und keine Ahnung. Und fangen stark an zu zittern, sowas alles. Und ja. Ich glaube nicht, dass das an normaler Schüchternheit liegt. Das ist bei mir wirklich extrem. Ja, das ist immer die Frage. Wo ist es noch normale Nervosität? Und ist noch so im grünen Bereich eines eher schüchternen Menschen? Und wo fängt es an, krankhaft pathologisch zu werden? Das ist sehr, schwierig. Wo ist die Grenze? Und ich finde, dass man sich nicht zu schnell als krank definieren sollte, sondern man sollte vielleicht auch versuchen, selbst dagegen anzugehen. Das ist doch schon ein Erfolgserlebnis, wenn du sagst, in der Klasse geht es jetzt schon besser, nachdem du ein bisschen gewöhnt bist und wahrscheinlich auch einiges schon gemacht hast. Ja, oder? Ich versuche auch so ein bisschen dagegen anzukämpfen und gehe gezielt auf sowas ein und versuche Blickkontakt zu halten, wenn ich damit echt Probleme habe. Aber ich habe in den letzten Wochen kamen bei dir ja auch zwei Leute, glaube ich, die auch an sozialer Phobie litten. Und da habe ich gehört, dass das auch immer schlimmer wird bei denen. Und ich dachte, ich rufe lieber jetzt an und gucke, ob ich vielleicht irgendwelche Tipps bekomme. Weil wenn das irgendwann schlimmer wird, also... Ja, du hast es seit ein, zwei Jahren und hauptsächlich hast du es jetzt so erklärt, da in der Klasse, wenn du neu in die Klasse kommst. Ja. Und die anderen Fälle, wenn du irgendwie vor anderen Menschen in einer überschaubaren Menge irgendwas sagen oder machen musst, die du so nicht kennst, die Leute. Ja. Ja. Also ich sage so intuitiv von meiner Warte aus, dass ich das noch nicht als so dramatisch einstufe. Werde aber gerne noch meine Psychologin zu Rate ziehen, die kann es dir auch nochmal genauer erklären. Was ich immer einen guten Tipp finde bei solchen Sachen, so habe ich mein ganzes Leben selbst auch, bin ich verfahren. Wenn ich Angst vor was hatte oder wenn ich aufgeregt war vor irgendeiner Situation, habe ich immer versucht, nicht vor dieser Situation wegzulaufen, sondern mich der Situation zu stellen. Also dahin zu gehen. Man hat dann im ersten Moment das Gefühl, man stirbt vor Aufregung und das Herz schlägt einem aus dem Halse heraus. Aber meine Erfahrung ist, dass das hilft. Dass man das, wenn man das immer wieder macht, dann wird man selbstbewusster und überwindet auch gewisse Ängste und Sorgen auch, dass man da vielleicht dass man das nicht richtig hinbekommt. Ja. Also Tobias, meine Psychologin, die Christina, wird sich nochmal mit dir unterhalten, die ruft dich jetzt an und alles weitere werdet ihr dann hinterher. Das wäre nett. Alles Gute, Tobias. Kann ich noch eine Sache sagen? Bitte? Also, kann ich noch eine Sache sagen? Ja. Gerichtet an die YouTube-Community. Wenn einer was Schlechtes über mich sagt, dann werdet ihr mit bösen Kommis zugespammt. Tobias, alles Gute. Tschüss. Hat mich gefreut. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. So, weiter geht es mit Frank und Frank ist 40 Jahre. Guten Morgen, Frank. Hallo. Ja, hallo, Jürgen. Ja, hallo, Frank. Guten Morgen. Morgen. So, über was reden wir? Also ich wollte mit dir darüber reden, Mobbing bei Facebook und die Folgen. Mhm. Bist du betroffen? Ja. Also ich bin auch aufgrund von einer Mobbing-Kampagne bei Facebook mehrfach schon, zusammengeschlagen worden, körperlich. Oh. Also richtig verprügelt worden. Heute ja. Wieder. Moment. Aber da habe ich Glück gehabt. Jetzt mal eins nach dem anderen. Was machen die Leute auf Facebook? Was sagen sie über dich? Ja, also ich bin vor 10 Jahren arbeitslos geworden und durch eine Krankheit. Und irgendwann ist mal einer auf die Idee gekommen, hier in dem kleinen Ort, das passt uns nicht. Den mobben wir jetzt mal irgendwie so, weil er ist ja faul und säuft den ganzen Tag nur und solche Sachen haben die dann auf dem Profil eingestellt. Okay. Aber vor 10 Jahren. Gar nicht mehr Wahrheit entspricht. Aber vor 10 Jahren warst du noch nicht bei Facebook. Nein, ich war noch nie bei Facebook. Ich habe gar keinen Internetanschluss. Ach so, ich verstehe. Also vor 10 Jahren hat man in dem kleinen Ort gesagt, das ist ein fauler Kerl, der lebt auf unsere Kosten und haben schlecht über dich gesprochen. Ja, nicht direkt vor 10 Jahren, so, das ging so vor 1-2 Jahren los. Warum sagst du gar nichts? Zwei, drei Jahren. Warum hast du gerade 10 Jahre gesagt? Ja, also so lange, wie ich arbeite. Also ich habe so die Vermutung, dass das damit zusammenhängt. Ne? Okay, aber erzähl mal weiter. Was passiert denn dann? Du hast gar keinen Account bei Facebook. Und was passiert? Wer, wie, wo mobbt dich denn da? Ja, also das hat angefangen mit so, kann man sagen, quasi so Scherz-Postern von mir. Ein altes Bild von mir, wo dann so Kommentare drunter geschrieben wurden. So in der Art, wie ich das eben gesagt habe. Ja, aber du bist doch gar nicht bei Facebook. Nein, nein. Wer, auf welcher Seite, bei welchem Profil, wer macht das denn? Ja, das ist jemand gewesen, auch hier aus dem Ort. Mhm. Und ein guter Freund von mir, der hat Internet, der hat mir das dann irgendwann mal zukommen lassen. So, und was steht da konkret drin? Ja, also da sind diese, ist kommentiert worden, wo diese Plakate damals auftauchten, in dem Ort. Welche Plakate? Also die haben da so quasi wie so Handzettel, wie so Flugblätter verteilt über mich. Aha. Über so aus, so wo Geschäfte sind, so einfach so hingegangen. Das sollte wohl erst nur so ein Scherz sein. Und was war auf den Plakaten drauf? Ja, einfach nur so ein altes Bild, wo ich mal einem Kollegen früher beim Umzug geholfen habe. Und dann haben sie also runtergeschrieben, quasi, ich bin arbeitslos, ich kann nichts dafür, in der Ich-Form, also so, als wenn ich das geschrieben hätte. Und haben dann mich dann quasi als dumm, faul und Alkoholiker dargestellt. Okay, so fing es dann mit den Plakaten an. Und was ist jetzt weiter auf Facebook passiert? Ja, dann ist da irgendwann dieser junge Mann hier aus dem Ort hergekommen, hat da diese Flugblätter mit der Kamera quasi fotografiert und hat das dann auf sein eigenes Facebook-Profil und hat dann darunter geschrieben, super Kommentar, super Stellenanzeige, so. Hm. Also als wenn das quasi so, als wenn ich dadurch einen neuen Job mir quasi... Aber du kennst diesen Menschen nicht. Doch, ich kenne den. Ich habe den auch angezeigt und da war auch eine Gerichtsverhandlung und, da ist aber von Seiten der Richter überhaupt gar nichts passiert. So, der hat da keinerlei Strafe für gekriegt. Im Gegenteil, ich sollte hinterher noch die Gerichtskosten tragen. Wie ist denn das Urteil formuliert worden? Dass es nicht mehr nachzuvollziehen wäre, wann, also er hat gesagt, er hätte das dann irgendwann mal wieder von seiner Seite runtergenommen. Mhm. Und es wäre nicht mehr nachzuvollziehen, wann das gelöscht worden wäre. Also, okay. Und dass er auch quasi das nur seinen Facebook-Freunden, also so eine Begrenzung gibt es ja da wohl, zugänglich gemacht hätte und dass das nicht der breiten Öffentlichkeit. Okay, somit war die Sache für das Gericht dann erledigt. Ja, ja. Wann war diese Gerichtsverhandlung, wann war das? Am 6.2. jetzt dieses letztes Jahr. Ja, und dieses Jahr. Und ist seitdem nochmal irgendetwas passiert? Ja, da bin ich also mehrfach auch wieder beschimpft worden. So, von mehreren Leuten hier aus dem Ort. Und also ich werde immer wieder auf diese Sache angesprochen. Wie, du gehst durch den Ort und die Leute beschimpfen nicht einfach, du bist arbeitslos, das gibt's doch nicht, Mensch. Ja, wie groß ist der Ort? 1700 Einwohner. Wie, und dann gehst du durch den Ort und dann sagen die, Arbeitsloser? Ja, nicht direkt so, aber solche Sachen wie mit den Flugblättern, die werden dann immer, oder ich werde beschimpft. Ja gut, das ist ja schon eine alte Jacke jetzt mit den Flugblättern. Ja, ja. Insgesamt, wie lang wirst du denn schon da belästigt? Also das zieht sich jetzt über einen Zeitraum von 2 Jahren hin. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt schwer von außen zu beurteilen. Es gibt natürlich so schlimme Äußerungen von Leuten, wo man sich dann wirklich in den Kopf fasst und es nicht glauben kann, dass Leute das äußern. Andererseits, Frank, wenn es zu doll wird, dann zieh doch einfach weg da. Ja, gut, das ist... Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Ja, das ist auch so ein Problem, weil ich habe meine Eltern, die sind sehr alt und da muss ich mich auch ein bisschen drum kümmern. So. Und meine Schwester, die ist... Aber wie erklärst, ja gut, wie erklärst du dir das denn, dass du gerade nur, bist denn nur du jemand, der da so im Fokus ist? Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich bist nur du das? Eigentlich schon, ja. Aber in dem Ort gibt es doch wahrscheinlich noch jemanden, ja, der Arbeitslose. So, warum bist du es nun gerade? Ja, ich vermute mal, ich halte mich auch viel so hier in der Öffentlichkeit aus, gehe viel raus, so in die, also so spazieren und. Na gut, das ist genau. Fällst du irgendwie unangenehm auf? Eigentlich nicht, also. Normaler Mensch bist du. Normaler Bürger. Normaler Mensch, ja. Ja. Da bist du diesem Zeitpunkt, sag ich mal, wo das losgegangen ist, dann habe ich mich natürlich auch gewehrt, ne? Wie, sag ich mal so. Wie hast du dich gewehrt, außergerichtlich? Ich sag mal, wenn mich einer blöd angequatscht hat, dann habe ich ihm einfach meine Meinung gesagt. So, kümmere dich mal um deinen eigenen Scheiß. Und ja. Also Frank, ich kann das natürlich jetzt nicht beurteilen, weil ich die Gesamtzusammenhänge nicht kenne und sehe. Ja. Ich kann dir einfach nur mal so grundsätzlich raten, dass du auf Deeskalation gehen solltest und dich, wenn es geht, etwas zurückhältst. Ich weiß das auch, genau. Versuche ich ja auch. Und ich würde mich auch nicht von jedem kleinen Kram provozieren lassen. Das macht das Ganze nur noch schlimmer. Ja. Wenn es du hast schon einen Gerichtsprozess, hast du nicht gewonnen? Das ist schon mal, stehst du auch nicht gut da. Das wird auch durch den ganzen Ort gegangen sein. Ja. Wenn es dann wirklich doch zu schlimm wird, ich meine, du hast gerade gesagt, dass du familiäre Verbindungen hast. Ja, das Traurige an der Sache ist ja, sag ich mal, ich habe auch eine Schwester, die hat ihren Mann durch einen schweren Autounfall verloren. Mhm. Und da mache ich mir natürlich auch Sorgen drum, so dass die wird auch schon ausgegrenzt, so in dem Sinne. Nur mal vorsichtig, wollen wir nicht zu sehr immer in die Opferrolle kommen. Weißt ja, du, gut, man kann das auch immer so sehen, dass man das Opfer ist und ausgegrenzt wird und so. Versuch da mal ein bisschen gegenzuhalten, sonst wirst du da nicht froh. Und wenn es zu schlimm wird, dann zieh in den nächsten Ort, dann kannst du dich immer noch um deine Verwandten kümmern in dem Ort, aber dass du nicht mehr so ganz nah dran bist. Ich kann dir gar nicht da mehr zu sagen, Frank, weil ich jetzt natürlich nur deine Seite höre und also die Sache ist, ob das dann damit erledigt ist, weil man weiß ja jetzt auch nicht, ob diese Sache immer noch auf Facebook die Runde macht. Was ich stark vermute. Ja, ich meine, das ist jetzt alles entschieden und der Mann hat das runtergenommen. Ja, das behauptet er. Da habe ich aber keine Beweise für. Ja, okay. Dann lassen wir die ganze Sache mal ein bisschen ruhen. Und ich würde jetzt auch nicht mehr darum stochern. Mach mal erstmal gar nichts. Sei freundlich zu den Leuten und in der Hoffnung, dass sich der Sturm legt. Ja, wollen wir hoffen. Ja, wollen wir es hoffen, Frank. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ich dir auch. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. Wir sind, Hinweis an euch, wir sind morgen natürlich da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, aber wir sind nicht am Maifeiertag. Am Tag der Arbeit sind wir nicht hier, da ist natürlich dann Feiertag. So, mit wem machen wir weiter? Mit Eva, und Eva ist 58. Guten Morgen, Eva. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Eva. Ja, bist du Domian? Ja. Ja. Um was geht's denn? Ich rufe dich an, weil du gesagt hast, du möchtest über diesen NSU-Prozess sprechen. Ja. Ja. Also ich finde es einfach einen Wahnsinnsskandal, dass es nicht möglich ist, in diesem Prozess einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem diese interessierten Journalisten ihren Platz finden. Dieser Prozess ist von so einem großen öffentlichen Interesse und durch irgendeine bürokratische Hürde ist es diesen Behörden nicht möglich, dieses öffentliche Interesse da zu befriedigen. Und ich ärgere mich wahnsinnig drüber, dass auf dieser Ebene alle Rechte sozusagen so streng gehandhabt werden, während in dieser Sache man ja verzweifeln kann, wenn man schaut, was alles schiefgelaufen ist und über einen so langen Zeitraum daneben gelaufen ist und was man alles nicht beachtet hat. Und Eva, das macht einen wirklich wütend. Ja, mich auch. Und ich bin völlig auf deiner Seite. Und als ich das nur heute hörte, dass diese großen, wichtigen Zeitungen, zum Beispiel in Deutschland, die FAZ, die Taz, die Welt und die Zeit nicht dabei sein können. Ja. Stattdessen Radio Charivari oder Top FM oder weiß ich wer alles. Ich habe es genauso empfunden wie du. Da stellt sich die Frage, um Himmels Gottes Willen, warum mieten sie nicht einen größeren Raum ein, wo alle rein können, die interessiert sind? Oder warum stellen sie nicht eine olle Videokamera da rein, damit das in einen anderen Saal übertragen wird? Ich weiß, es gibt da komische, finde ich, juristische Gründe, aber warum macht man das so kompliziert? Ja, und warum ist man da so überstreng? Ja. Obwohl wirklich ein öffentliches Interesse da ist und obwohl das ja auch dazu beiträgt, solche Dinge aufzuklären und solche Dinge in Zukunft doch hoffentlich zu vermeiden. Und ich möchte einfach, dass auch Vertreter von der FAZ und von der Taz da sitzen. Das finde ich, das sind große, wichtige Zeitungen in unserem Land und die haben da zu sein, finde ich. Und die sollen auch Prozessbeobachter sein. Das ist ja die Pflicht des Journalisten oder des Journalismus, über solche Dinge zu berichten. Und das ist auch von internationalem Interesse. Ja. Das ist ja nicht nur für Deutschland. Ich meine, es war sowieso beschämend, dass man ein Verfassungsgericht braucht, um den Türken den Zugang zu ermöglichen. Ja. Das allein hat schon einen großen, großen Imageschaden für Deutschland bewirkt, finde ich. So, Auf jeden Fall. Jetzt, ich weiß nicht, wie ernst die Kollegen das meinen von der FAZ und der Welt und der Taz, ob sie nochmal eine Klage einreichen. Ich weiß es nicht, weil dann würde sich das Ganze ja wahrscheinlich nochmal verzögern. Ja. Aber verstehen kann man's. Ja, man kann es wirklich verstehen. Ich habe auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das muss ich so sagen. Ja. Es gibt wahrscheinlich doch irgendwo in Bayern, oder wenn es das nicht in Bayern gibt. Ich komme aus Bayern. Ich höre es, es muss da irgendwelche größeren Säle geben, die man anmieten kann für ein solches Verfahren. Ja, das muss doch wirklich möglich sein. Was glaubst du denn? Du bist Bayern, du kannst vielleicht auch die Mentalität vielleicht ein bisschen besser verstehen des Gerichtes, wenn das denn von Bayern geführt wird, von bayerischen Leuten. Was steckt eigentlich dahinter? Was glaubst du? Ich denke einfach, dass doch eine gewisse Scham herrscht über dieses ganze Vorgehen. Weil es ist doch unglaublich, es ist unbeschreiblich, was zum Beispiel dieser Verfassungsschutz hier für eine Rolle spielt. Es ist himmelschreiend, dass der Verfassungsschutz Hunderttausende Euro bezahlt, um einen Heimatschutz Thüringen aufzubauen. Mhm. Ich finde, diese ganze Situation hat sich umgedreht. Der Verfassungsschutz beobachtet nicht die rechte Szene, sondern umgekehrt. Man kann doch keine andere Folgerung draus ziehen. Nur so ein Verhalten und der letzten Woche macht die ganze Sache ja eigentlich nur noch schlimmer. Ja, natürlich. Ja. Und darum, ich verstehe es nicht und ich habe keine Erklärung dafür. Will man sich jetzt dadurch, was will man damit erreichen? Ich glaube, man Vertrauen will einfach. Der Menschen sowieso in diese Institutionen vollkommen kaputt gemacht. Ich glaube, das ist einfach so ein Egoismus. Wir setzen hier mal unsere Sache durch und wir machen das so, wie wir es wollen. Ja. Eine gewisse Form der Selbstherrlichkeit, glaube ich. Ist es ja. Ich bin ein Gericht und ich habe. Genau. Und hat ja auch eine große Medienschelte gegeben heute. Hast du den Präsidenten heute im Fernsehen gesehen? Ja, ja. Was hast du für einen Eindruck von diesem Mann? Ja, einfach eine Wahnsinnsarroganz, die er wieder da an den Tag legt. Ja. Ohne jegliches Verständnis dafür. So, nun sind wir gespannt, was die Kollegen machen werden. Ja, bin ich auch gespannt. Wie es laufen wird. Es ist schrecklich für die Opfer, finde ich, also für die Hinterbliebenen, die ja schon da waren und angereist und dann wieder heimfahren müssen und wiederkommen müssen, wenn solche Leben. Dinge dann auch noch verschoben werden. Ja, das war für viele, hat das Geld gekostet und, natürlich. Und Umstände und so etwas. Ja. Also, du als handfeste Bayerin bist da auch meiner Meinung, dass das eigentlich ein Skandal ist, was da... Es ist ein Skandal, ein unglaublicher Skandal, was in dieser Justiz bei uns alles möglich ist und alles passiert. Eva. Na, alle diese Fälle in letzter Zeit, anschaut, wo man einfach nur jemanden sucht, und dann, um einen Täter zu haben und man wird nicht fertig damit. Ich merke, du bist eine engagierte Frau und du bist Bayerin. Ist sehr sympathisch und kommt sehr angenehm rüber. Dann vielleicht auch noch eine Frage zu einer anderen großen Problematik an dich. Was denkst du denn über den Fall Hoeneß? Ja, das ist ja auch so eine. Also ich grundsätzlich habe ich überhaupt keinen Respekt vor diesem FC Bayern grundsätzlich. Weil ich sage, wo so viel Geld im Spiel ist, zum Beispiel dieser Kauf dieses Spielers über 37 Millionen, dieser ganze Verein hat für mich nichts mehr mit Sport zu tun. Es ist ein Ungleichgewicht, was dieser Verein an Geld umsetzt und verschiebt. Okay. Da ist der Sport. Das ist ja das eine, der Verein und das. Ja, aber da zähle ich ihn einfach dazu. Ja. Hast du denn früher Uli Hoeneß, so wie viele, besonders in Bayern, auch sehr respektiert und geachtet? Nein, noch nie. Warum nicht? Na, weil mir dieser FC Bayern inklusive Hoeneß einfach suspekt ist. Wenn ich jetzt so eine Weltmeisterschaft oder sowas anschaue und denke mir, mein Gott, wenn irgendein afrikanischer Staat mal sowas gewinnen würde, wo da wirklich eine echte Begeisterung da ist und die nicht die finanziellen Mittel haben. Ja. Dieser Fußballclub kann sich alles kaufen. Ja. Und somit kaufen sie ist das für mich keine echte sportliche Leistung. Ja. Und Hoeneß natürlich mittendrin und voll dabei und nur raffen, und ich kann nicht verstehen, dass Menschen, die so viel Geld haben, dass sie überhaupt nie verbrauchen können, dass dies dann auch noch betrügerisch sind und diesem Staat, von dem und in dem sie ja leben, das verweigern, dass sie ihre Steuern abführen, obwohl es ihnen überhaupt nicht wehtut. Eine engagierte Bayerin, die Eva. Ja. Ich danke sehr für deinen Anruf und deine Meinungsäußerung. Ja, alles Gute. Schöne Grüße in den Süden runter. Ich danke dir. Ja, tschüss, ciao. Tschüss, wiederhören. Hat die Eva sich aber ein bisschen in Rage geredet. Naja, ist auch okay. 1.27 Uhr haben wir. Und hier ist die Gisela. Und Gisela ist 77. Guten Morgen, Gisela. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Gisela. Ich mache einen Fernseher aus. Ja, das wäre sehr, sehr Ich bin ein gelehriger Mensch. Gucke euch schon seit 13 Jahren. Das ist prima, das ehrt uns sehr, Gisela. So, um was geht's denn? Weswegen hast du angerufen? Oh, das hatte ich doch schon fünfmal erzählt. Ja, aber mir noch nicht. Wir haben uns ja noch gar nicht unterhalten. Also das ist jetzt nicht der Domian? Das ist jetzt der Domian, genau. Ja, du bist jetzt im Radio und im Fernsehen. Ach, das ist der Domian. Oh, ich sehe dich, Domian. Ja, hallo. Die Stimme klingt so anders. Ja, im Telefon. Erstmal mein herzlichsten Glückwunsch zum 15-jährigen Bestehen. 18-jährigen, vielen Dank. 18? 18, ja genau. Mhm. Oh Gott, oh Gott. Oh, die Stimme klingt jetzt ganz anders, als wenn ich den Fernseher anhabe. Das ist ja immer beim Telefon so ein bisschen anders. Aber weswegen hast du angerufen, Gisela? Du bist jetzt Domian. Ja, ich bin jetzt Domian. Ja, kann man so sagen, ja. Ja, ich höre dich seit über 13 Jahren. Ja. So, bei mir hat man festgestellt, und habe ich es heute nochmal schriftlich gekriegt, ich habe Speiseröhrenkrebs. Mhm. Speiseröhrenkrebs. Ja, ich habe es verstanden. Mhm. Das hast du jetzt schriftlich bekommen. Ja, und vor allem bedeutet das, ich darf nie mehr was Festes essen. Mhm. Nie mehr. Kein Stück Brot, kein Kotelett, überhaupt nicht. Nur flüssige und weiche Ja, nun wollen die mich künstlich ernähren. Mhm. Und das habe ich abgelehnt. Soll ich jede Behandlung selber bezahlen? Weil ich das ablehne. Das würde bedeuten, dass zu mir so ein... Schade, dass man dich nicht hören kann da. Ja, ich höre dir auch gerade zu. Ja. Eva, wie stark ist denn der Krebs schon fortgeschritten? Weiß ich doch nicht. Ich versuche 78 zu werden. Ja. Weiß ich jetzt alles nicht. Es ist ein Knoten. Mhm. Kann ich ja eigentlich besser verstehen. Aber ich darf den Ton ja nicht anmachen. Nein. Und wo der zweite Knopf von deinem Hemd ist, da sitzt der Tumor. Mhm. Da sitzt der Tumor. Und den kann man nicht operieren? Nein. Kann man mit Bestrahlung oder Chemotherapie was machen? Ja, das wollten sie alles machen. Chemotherapie lehne ich aber ab. Und dann wollten sie mich künstlich ernähren. Lass mich noch eine Frage stellen. Warum kann man das nicht operieren? Weil der schon zu groß ist. Auch was weiß ich, was die heute... Vielleicht lohnt es sich auch nicht mehr bei 77. Nee, das würde ich so nicht sehen. Das glaube ich nicht. Aber es wird dann wahrscheinlich... Es ist nicht mehr operabel. Mhm. Gar nicht mehr. Also Chemotherapie lehnst du ab? Ja. Warum? Weil ich hier schon so viel erlebt habe. Nee, das packe ich auch nicht mehr. Ich habe Knochenschwund und würde dich zu sehr belasten. Und all so ein Schiedkram. Nee, das will ich alles gar nicht mehr haben. Zu sehr belasten. Bitte? Das würde dich zu sehr belasten. Ja, und außerdem, ach Gott, wenn sie mich künstlich ernähren hier, ne? Ich weiß ja nicht, ob du das kennst. War ich ja nur im Krankenhaus, dann kriegst du so ein Apparat, dann wirst du künstlich ernährt, bist du ja total satt. Ja. Hast natürlich Appetit, wenn die andere ihre Keulen und sowas kriegen. Mhm. Aber hast ja keinen Hunger. Aber dieses Gerät, meine Wohnung ist so klein. Naja, was heißt, wie wäre es 70, weiß nicht. Aber ich musste die Auslegeware müsste raus und das Gerät und vor allen Dingen, ich komme ja damit nicht alleine zur Toilette. Mhm. Also würden Sie mir einen Stuhl hinstellen und all so ein Schiedkram da. Nee. Das möchtest du auch nicht? Nein. Gar nichts mehr. Und jetzt habe ich da so ein Schreiben unterschrieben, auch noch zufälligerweise. Das heißt, alles, was ich jetzt ablehne und so weiter, ich müsste jetzt sämtliche Arztkosten, Fahrtkosten und so weiter, weil ich das alles ablehne, selber bezahlen. Das hat man dir geschrieben? Das kann ich habe ich da in so einem Schreiben mitgekriegt. Das kann ich gar nicht glauben. Bezahlt. Die können mich mal, guck mal, ich bin alleinstehende Rentnerin, ja, habe viel länger gearbeitet als diese komischen Hartz-IV-Empfänger und so weiter. Also ich will dir mal sagen, das habe ich noch nie gehört, dass wenn jemand eine Behandlung ablehnt, dass man dann alles, was dann danach folgt, selbst bezahlen muss. Da stimmt aber was nicht. Ja, das habe ich aber, könnte ich euch zuschicken. Ja, ich glaub's dir, wenn du sagst, aber... Ja, das müsste ich alles selber sagen. Aber Gisela, lass mich mal fragen. Die können mich gern haben. Bei mir ist kein Geld mehr. Ich bin alleinstehende Rentnerin. Ja. Habe weit über 40 Jahre gearbeitet. Mhm. Und die Hälfte geht für Miete und Strom weg und so weiter, wie das so ist. Ne? Du bist alleinstehend, sagst du. Ja. Hast du Kinder? Ich habe einen Sohn, aber der ist auch sehr krank. Und ich wohne im Bezirk Magdeburg. Und mein Sohn und meine Enkelkinder, ja, die beiden Enkelkinder, die sind immer unterwegs. Achso, weiß dein Sohn und wissen die Enkelkinder jetzt um deine Erkrankung? Ich habe sie mal angerufen, aber die haben nicht zurückgerufen. Das heißt, du bist ganz allein? Auch die Olle, irgendwann musste ich ja weg. Ich weiß es nicht. Das heißt, du stehst im Moment ganz alleine mit der Erkrankung? Ich bin ganz alleine. Da ist kein Freund, keine Freundin, keine Verwandte, nichts mehr? Nein. Wenn du das jetzt alles ablehnst und du lehnst auch die künstliche Ernährung ab, was heißt das im Klartext? Och, im Klartext, irgendwann muss der Mensch doch sterben. Mhm. Irgendwann geht alles mal zu Ende. Ich bemühe mich, am 20.07.78 zu werden. Mhm. Und wenn das nicht ist, dann bin ich eben nicht mehr da. Ne? Hast du Schmerzen im Moment? Ich habe, nun haben sie doch diese Speiseröhren, Dingsbums da, alles durchgemacht. Also vom Hals da oben ist nach ganz unten, die ganze Speiseröhre, alles tut weh. Alles tut weh? Alles tut weh. Gibt gar nichts, was nicht weh tut. Ach, und meine Hausärztin ist ja nur Hausärztin, sag ich mal so. Hoffentlich hört die zu. Ich sage natürlich keinen Namen, aber mich erkennt man immer an der Stimme. Ja. Die ist ja nur Hausärztin, weil sie ein Haus hat. Hm. Ja, so sage ich das einfach mal. Was sagt die denn zu der Sache? Die hat doch keine Zeit. Hm. Verdörbern, wenn sie mal Wir müssen Notarzt anrufen. Ich habe doch keine Zeit, Hausbesuche zu machen. Mhm. Gibt's alles nicht mehr. So, Gisa, jetzt hast du mir was, du hast mir jetzt etwas erzählt, was ich schon immer wieder mal höre von Menschen, dass sie sagen, ich habe eine schwere Erkrankung, aber ich möchte nichts mehr machen lassen. Nee. Und ich habe das jetzt so aufgefasst bei dir, dass das wirklich eine klare Entscheidung ist und da wird auch nicht dran gerüttelt. So habe ich es verstanden. Stimmt das? Ja, ich würde ja, aber es geht doch nichts mehr. Guck mal, ich kann, ich kann nie mehr was essen. Ja, Gisela, was ich dir wirklich dringend empfehlen möchte, du weißt, dass ich niemandem irgendwas aufschwatzen würde mit sehr belastenden Behandlungen oder mit künstlicher Ernährung so etwas. Aber was ich dir dringend empfehle, du wohnst in der Nähe von Magdeburg, sagst du? Ja. Ja. Dass du Kontakt mit einer palliativmedizinischen Station aufnimmst. Das geht doch alles nicht. Ich gehe am Rollator. Ich komme nicht in die S-Bahn rein. Ich komme nirgendwo rein. So, dann gibt es aber auch den die palliativmedizinische Ambulanz. Die kommen zu dir nach Hause. Da hast du als jeder Patient hat ein Recht darauf, von einer solchen Ambulanz zunächst mal beraten zu werden. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, weil da quatscht dir niemand etwas auf. Die nehmen den Willen des Patienten sehr ernst. Hm? Und im Rahmen dessen, wie man dir noch helfen kann, wird man dir helfen. Hm? Wir werden dich jetzt gleich mal zurückrufen und dir entsprechend... Warte mal. Deine Stimme klingt sowas von anders hier am Telefon. Ja, das hatten wir gerade schon. Ich habe mal, das würde ich auch so manchen Hörern von euch empfehlen. Und da haben sich auch die Ärzte da, wo ich jetzt da in Behandlung war, drüber gefreut, dass man sowas macht. Ich habe eine Verfügung, nicht über den Pups da, über einzelne Körperteile. Kann ich mal kurz vorlesen, ne? Mein Körper steht nach meinem Ableben zur wissenschaftlichen Untersuchung und zur Ausbildung angehender Ärzte zur Verfügung. Okay. Also mein ganzer Körper. Aber das ist ja ein anderes Thema. Nun geht es ja darum, dass wir dafür sorgen wollen, dass du keine Schmerzen hast und dass es dir für die Zeit, die du hast, noch relativ gut geht. Darum sorge ich mich. Mein lieber Domian, ich darf nichts mehr essen. Ja, deswegen möchte ich so gerne, dass ein Palliativmediziner dich berät, was man machen kann. Das wäre schön, ja. Ja, so. Und jetzt werden wir uns schlau machen für eine richtige Anlaufstelle, dass du da anrufen kannst bei dir in Magdeburg, dass jemand... Aber ich kann nur anrufen. Du kannst anrufen, dann kommt jemand... Ambulator. Ist mir völlig klar. Und dann kommt jemand vorbei. Ich möchte dich jetzt nur sehr herzlich bitten, Gisela, aufzulegen und dann melden wir uns wieder und geben dir noch die entsprechenden Sachen an die Hand, wo du anrufen kannst, okay? Ja. Ich finde das so eigenartig. Ich finde deine Stimme immer so ganz anders jetzt. Okay. Gisela, aber ich freue mich, dass... in meinem Alter noch mal mit dir sprechen. Ich freue mich auch, dass so wir... ganz persönlich. Ja, und ich hoffe, dass wir dir wirklich jetzt noch ein bisschen, vielleicht sogar gravierend helfen können. Das da würde ich mich freuen. So, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich. Ich bedanke mich. Alles Gute von Herzen, liebe Gisela. Tschüss, mein Schöner. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 137 138 haben wir. Und ich freue mich auf Kurt. Und Kurt ist 75. Guten Morgen, Kurt. Hallo. Ja, hallo Kurt. Guten Morgen. Ich rufe an, ich habe dich zufällig im Fernsehen gesehen und ich rufe an, weil ich momentan in einer sehr tiefen eigenen Sinnkrise stecke. Ich liege hier im Krankenhaus in einem Dreibettzimmer. Gott sei Dank bin ich hier alleine, deswegen kann ich auch frei und nochmal sprechen. Ja. Ich würde vielleicht mal gerne schildern, wie sich das entwickelt hat. Ja, damit man sich ein Bild davon machen kann. Ich hatte in den letzten 15 Jahren, 8 Herzinfarkte entwickelt. 8 Herzinfarkte? 8 Herzinfarkte. Eine Lungenembolie, da habe ich 2 Herzstillstände gehabt. Alles auch in erster Linie durch Diabetes ausgelöst, die ich nie im Griff gekriegt habe. Ja. Dann habe ich Defibrillator bekommen. Und dann fing letztes Jahr meine stärkste Leidensgeschichte an. Da wurde ein Zeh auf einmal schwarz, der musste ins Krankenhaus, der wurde amputiert. Mhm. Und da ich ein schwaches Herz habe, ich habe eine ganz starke Herzinsuffizienz, also Herzschwäche, hat man mir eine Narkose verweigert und das wurde örtlich betäubt. Der ist der Zeh bei örtlicher Betäubung abgenommen worden? Ich lag auf dem Operationstisch. Ja. Und da wurde zum Grünen auch Vorrang vorgegeben. Mhm. Ich durfte noch nicht mal so einen MP3-Player mitnehmen. Mhm. Und dann ging der Knacks, der C war weg. Dann ist das aber nicht, ist das noch immer weiter entschwunden und fortgeschritten. Dann wurden alle restlichen 14 abgenommen worden. Auch wieder ohne Narkose? Ohne Narkose. Und da wurde mit einer, ich habe die Geräusche so, ich habe die Säge nie gesehen, aber da muss so eine Stichsäge gewesen sein, weil die durch. Dann hat sich das weiter entzündet, so dass ich sogar Verwesungsgeruch am eigenen Fuß gerochen habe, weil der bisschen den Fuß mal entzündet hat. Also kam ich wieder dahin, örtliche Betäubung, da ist eine Spritze, die tut dann unheimlich weh, die kommt so in den Oberschenkel rein, mhm. Der wächst am Bein zwar gar nichts, aber man kriegt alles mit und dann kam die Säge und hat mir den Vorderfuß abgeschnitten und ich höre das in den Moment, stopp, die haben dir den Fuß nur mit örtlicher Betäubung abgenommen. Richtig. Das hört man ja, wie das gesägt dann wird. Ja klar, ich habe nie eine Stichsäge, hört man das. Hast du denn noch ein kleines bisschen gespürt oder war es wirklich ganz tot? Nee, gespürt habe ich rein gar nichts. Mhm. Und dann hat sich aber weiterentwickelt, dann wurde mir der Fuß abgenommen, da wurde ich in ein anderes Krankenhaus eingeliefert, weil die gar nicht mehr Herr der Sache wurden. Und der Fuß hat sich auch weiter entzündet und jetzt bin ich Unterschenkel amputiert. Und sitzt im Rollstuhl, hat noch Probleme, dass die Prothese nicht richtig im Moment geht, weil der Stumpf muss noch verheilen durch die Diabetes heilt, dass man ist der, auch schlecht. Ich muss mal immer ein bisschen zwischendurch fragen. Das heißt, Der Unterschenkel ist auch dann auch nochmal ohne Narkose amputiert worden? Ne, mit Narkose. Also dann wurde der Fuß und der Unterschenkel mit Narkose, Vollnarkose amputiert worden. Mhm. Aber danach brauche ich wohl nicht zu erwähnen, was unwahrscheinliche Schmerzen gehabt, tagelang. Mhm. Ja, und mein Problem ist an sich, dass ich nachts immer die Säge höre. Ich werde da bekloppt von, weil immer wieder die Geräusche auftauchen, Wahnsinnsträume. Zum anderen, und ich habe mich mal versucht, mich psychologisch beraten zu lassen. Ich unterbreche mal, du bist sehr schwer zu verstehen. Das heißt, du wachst nachts auf und hörst, oder im Traum hörst du die Säge, die Amputationssäge. Ja. Ich kann dich jetzt auch nicht verstehen. Na, ich habe jetzt gerade auch nichts weiter gesagt. Hast du damit mit einem Krankenhauspsychologen schon gesprochen? Ja, da war mal einer da gewesen, aber der war nur für Krebskranke zuständig. Der konnte mir überhaupt nicht helfen. Für was war der zuständig? Nur für Krebskranke. Mhm. Und die wussten sich nicht zu helfen. Da haben die mir den geschickt. Der hat so ein paar lauwarme Sprüche erzählt. Aber da war nichts Nachhaltiges. Mhm. Und dann habe ich mich selbst um Psychologen bemüht. Und in Deutschland ist ja leider so, dass man die gar nicht so schnell kriegt. Ich habe eine Vorlaufzeit von 2 Jahren, ehe ich mal zu einem kommen könnte. Ja, das ist in der Tat oftmals ein großes Problem. Nun bist du ja ein wirklich hochakuter Fall. Das ist auch der Grund deines Anrufes, dass du in der Nacht immer diese Sägegeräusche hörst. Richtig. Und damit nichts dran. Nicht nur das. Ich habe eine Frau, 3 Kinder und ich merke so langsam, dass die Frau, die pflegt mich und die macht alles. Zudem durch die Diabetes habe ich auch keine Kraft mehr in den Händen. Die pflegt mich, aber ich merke, dass meine Frau und die Kinder so langsam überfordert werden und ich mich so langsam als Ballast fühle. Mhm. Und wenn man vor 2 Jahren richtig im Leben gestanden hat und auf einmal gar nicht mehr so kann, dann ist das richtiges Problem. Verstehe. Du bist jetzt im Krankenhaus noch als Folgeerscheinung der Amputation. Ja, da kommt noch was hinzu. Nach der Amputation hat meine Niere total versagt. Ich musste mein Leben lang 3-mal wöchentlich zur Dialyse. Mein Gott. Du bist ja wirklich ein schwer kranker Mann. Ja. Mhm. Und während der Dialyse hatte ich Freitag wieder Herzattacken. Und bin deswegen ins Krankenhaus gekommen, weil der Dialysearzt keine Verantwortung mehr übernehmen konnte. Mhm. Und da bin ich mit Notarztzwang ins Krankenhaus gekommen. Ich finde es nicht zumutbar, dass jemand, der so schwer krank ist, dass der ein Jahr oder 2 Jahre auf einen Psychologentermin warten muss. Das leuchtet mir nicht ein. Liegst du im Krankenhaus einer größeren Stadt? Ja, Im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet, so. Das muss möglich sein, dass man da was organisiert, dass jemand auch an ein Krankenbett kommt, der sich nicht nur mit einem bestimmten Fachgebiet auskennt, sondern der sich auch mit dir beschäftigen kann. Kurt, ich verspreche dir, wir machen uns jetzt schlau und melden uns dann und melden uns bei dir gleich wieder, also noch im Laufe der nächsten halben Stunde ungefähr. Alles klar. Okay. Ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne und alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Tschüss, ciao. Sehr schön. Tschüss. Hier ist Eva. Eva ist 35. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen. Hallo, Eva. Hallo. Um was geht's bei dir, Eva? Bei mir war es halt Co-Abhängigkeit. Eine Co-Abhängigkeit? Co-Abhängigkeit, ja. Wir sprechen von Alkohol. Genau. Ja. Erzähl mal. Mein Mann, der arbeitet auf dem Püt. Zeche. Mhm. Es war dann so, wie wir uns kennengelernt haben, klar, ne, haben wir uns schon am Wochenende mal und ja, ab und zu mal gepichert irgendwie. Mhm. Mir ist dann hinterher aufgefallen, so dass das bei ihm echt extrem war. Mhm. Also er hatte halt dadurch, dass er einen ziemlich hohen Job gehabt hat, so auf der Zeche. Er war dann halt, ziemlich hohes Tier. Aber er war Arbeiter oder war er Manager oder was? Ja, so eine Art Manager. Ja. Hat seine Mitarbeiter eingeteilt. Ja. Und, nochmal ein paar Fakten. Du bist jetzt 35, wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt 7 Jahre verheiratet. Mhm. Und was glaubst du, seit wie vielen Jahren hat dein Mann ein wirkliches Alkoholproblem? Ich glaube, das hatte er auch schon vorher. Vorher schon, denke ich mal. Als du denn richtig ein Auge drauf hattest, was glaubst du oder was weißt du, wie viel er so pro Tag getrunken hat? Also es war schon echt extrem. Es war schon wirklich so, dass er nach der Arbeit sich so eine halbe Kiste Bier, dann Schnaps oder halt Whisky und ne. Das heißt, jeden Abend war er Knülle. Ja. Hat er auf der Arbeit, während der Arbeit auch getrunken? Dazu wollte ich eigentlich irgendwie kommen, dass er eines Abends da habe ich damals noch Nachtschicht gemacht. Vor mir standen seine Arbeitskollegen vor der Tür mit einem Bulli und sie gesagt haben, hol mal deinen Mann aus dem Auto. Ich bin hier Schichtleiter, sagt er, ich muss jetzt wieder zur Zeche. Ich sag nee, ich sag Olli, komm wieder oder komm in die Wohnung. Er sagte, nee, ich muss jetzt aufpassen, dass irgendwelche Leute nicht irgendwelchen Scheiß da machen. Und wollte unbedingt wieder zur Arbeit. Mhm. Was wollte das? Und ist dann auch wieder hingefahren, volltrunken und hat dadurch auch seinen Job verloren. Ach so. Und danach hat er auch eine Therapie gemacht. Mhm. So, jetzt bringen wir dich mal ins Spiel. Du hast gerade irgendwas von Co-Abhängigkeit gesagt. Das heißt, du hast dann auch angefangen zu trinken? Ja, bei mir ist das immer so, wenn ich frei habe oder Wochenende frei habe. Also ich bin halt in der Pflege tätig, habe ja auch nicht so oft frei. Und mir fällt das schon extrem auf, dass ich da mitziehe irgendwie, ne? Weil, weiß ich nicht, vielleicht war es auch schon von Anfang an irgendwie, dass das so war. Weil ich ja auch irgendwo psychisch... Ja, bin ich auch irgendwie belastet durch meinen Job. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil das ein sehr, sehr anspruchsvoller und sehr anstrengender Job ist, den du da hast. Was ist mit deinem Mann im Moment? Also zurzeit ist es so, wir waren jetzt letztes Wochenende, waren wir auf einer großen Veranstaltung irgendwie, wo wir uns auch recht sehr drauf gefreut haben irgendwie. Und da hat er sich so mit Bier zu kippt irgendwie, auch vorher schon was getrunken hat, dass ich wirklich auf ihn aufpassen musste. Ja, also und das heißt im Klartext, er trinkt immer noch bis heute, hat seinen Job verloren, aber er trinkt immer noch. Ja. Gab es denn zwischenzeitlich mal den Versuch, vom Alkohol wegzukommen? Ja, gab es. Was hat er gemacht? Also er war jetzt, also vor, wie lange ist das jetzt her? Vier Jahre. Mhm. War er erst hat er sich in der Psychiatrie angemeldet, mhm. nachdem er seinen Job verloren hatte. Mhm. Hat er denn da einen richtigen Entzug dann gemacht? Ja. Ja. Und was heißt Entzug? Na, danach, wie lange war er denn trocken? Ein Jahr, na immerhin, ein Jahr. Und dann hat seine Schwester, das war ja arbeitslos, und hat seine Schwester ein Bistro aufgemacht und dann fing das wieder so schleichend langsam wieder an, dass er angefangen hat, wieder zu trinken. Ja, jetzt reden wir nochmal über dich. Gab es denn bei dir zwischenzeitlich schon mal den Versuch, wegzukommen, ganz wegzukommen vom Alkohol? Ja, dass ich irgendwie gesagt habe, so auch während er jetzt in der Therapie war und wo er in der Kur war, dass ich gar nichts getrunken habe. Aber nun trinkst du wieder. Ja. Heute auch schon? Ja. Zwei, drei Bier. Aber es kommt nicht, wie du es gerade gesagt hast, nicht so regelmäßig. Also bei mir ist es nicht regelmäßig. Bei meinem Mann ist es wirklich regelmäßig. Aber es ist schon so, dass du dir Sorgen machst. Ja. Und wenn man das selbst formuliert, dann ist auch die Alarmstufe Rot schon erreicht. Das sehe ich ja. auch so. Ja. Und da muss man etwas unternehmen, Eva. Ja. Sehe ich auch so. Sonst zieht ihr beide euch in den Abgrund. Ja, sehe ich auch so, genauso. Wenn er nüchtern ist, sagt er auch zu mir, Mama, Schatzi, wir müssen Notbremse machen. Mhm. Auf jeden Fall, ne? Was sagst du denn da drauf? Ja klar, natürlich. Aber ihr macht keine Notbremse. Ja, nicht wirklich. Also ich für meinen Teil sage dann so, bei mir ist es ja noch nicht so schlimm, aber obwohl bei mir ist es ja auch schon Quartalstrinken. Ja, ich glaube, nennt man das, ne? Genau, in dem Moment, wo du gerade gesagt hast, Co-Abhängigkeit, heißt das für mich, es ist schon sehr schlimm. Ja. Es ist vielleicht nicht so, du konsumierst vielleicht nicht so viel wie er, aber das reicht schon, was du auch tust. So. Ja. Habt ihr Kinder? Nein, also, wir sind zwar, also er hat zwei Kinder aus erster Ehe, aber die sind schon groß und aus dem Haus und so. Aber ich frage es nochmal, er ist bis heute arbeitslos, ne? Nee, der hat wieder Arbeit. Ach so, er hat wieder Arbeit. Ah, ja. Er hat wieder Arbeit. Aber das gestaltet sich schwierig, dass er schwierig aus dem Bett kommt. Das heißt, die Arbeit wird er auch nicht mehr lange haben, wenn er weiter säuft. Ja. Ja, Eva, da hilft nur die Radikallösung. Ja, sehe ich auch so. Da gibt es nicht, wir trinken jetzt mal ein bisschen weniger. Ja, das ist. Da hilft dir nur die Radikallösung. Das ist es ja halt. Das Beratung, Suchtberatung, Klinik. Ja, das Problem ist irgendwie, weiß ich nicht. Also ich habe irgendwie den Eindruck, zurzeit ist er im Moment nicht dazu bereit, weil er war ja mal da bereit zu, daher er hat den Schritt auch gemacht. Nee, ich rede nicht über ihn, ich rede über dich. Ja. Du musst die Radikallösung jetzt finden. Und das kann unter Umständen sogar eine Auswirkung auf eure Beziehung haben. Du kannst dich nicht orientieren an dem, was er will oder nicht will. Es geht, das stimmt, es geht um dich, um dein Leben und deine Gesundheit. Ja. Und wenn es zur Folge hat, dass ihr vielleicht für eine Weile getrennt seid, das ist es wert, finde ich. Ich glaube auch. Das beeindruckt mich, dass du es selbst so ernst nimmst und dann ist es auch ernst. Weil ich hatte auch schon so den Schritt, nur ich habe irgendwie Angst, dass ich meinen Job verliere, irgendwie, dass das so diese wenn dann müsste ich mich in eine Therapie begeben. Ja. Und da habe ich irgendwie Angst, das geht ja über Wochen, dass ich da meinen Job verliere. Gut. Ganz einfach, das ist. Ich verstehe, was du meinst. Aber da kannst du dich natürlich auch wirklich beraten lassen. In einer Suchtberatung oder bei einem entsprechenden Therapeuten. Vielleicht kann man es ja ambulant machen. Vielleicht schaffst du es auch, dass du die Grundentgiftung in einer gewissen 2 Wochen hinkriegst und dich einfach krank meldest, ohne dass der Arbeitgeber genau weiß, was du hast. Mhm. Also, das darf jetzt nicht der Grund sein, dass du Angst hast, was zu unternehmen. Hm. Im Gegenteil, du musst, je eher jeden Tag, den du jetzt weiter nur ein Bier trinkst, ist ein verlorener Tag für dich und dein Leben. Ja, natürlich, klar. Und umso schwieriger ist es, da rauszukommen. Eva, wir melden uns jetzt bei dir nochmal. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Christina, heute Nacht, die wird dich beraten, wie du es machen kannst, wo du hingehen kannst und so weiter. Okay. Mach was und warte nicht darauf, bis dein Mann was macht. Mach du es für dich. Okay, danke. Alles Gute und viel Glück und wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, und weiter geht es mit der Petra. Und Petra ist 52. Guten Morgen, Petra. Ja, hallo. Hallo, Petra. Um was geht's bei dir? Ja, das habe ich schon gesagt. Also ich habe so unheimlich Angst vor dem Friedhof. Du hast Angst vor dem Friedhof? Ja. Wie einfach so über einen Friedhof mal drüber zu gehen, oder wie? Ja, ich habe Beerdigungen erlebt und das war so schlimm für mich. Und das möchte ich nie wieder erleben irgendwo. Ich kann es nicht. Ich habe meinen Papa beerdigt, meine Mutti beerdigt, meine ältere Schwester beerdigt und ich... Ja. Gehst das du waren denn, die schlimmsten Momente in meinem Leben und da... Gehst du denn zu den Gräbern deiner Verwandten nicht? Nein. Nein? Nein. Du warst noch nie an den Gräbern? Nein, nur zur Beerdigung. Kannst du das erklären, warum? Ja, weil das so schlimm war. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe solche ja. Angst. So, das war... so endgültig, dass ich da ja. nie wieder hin möchte und nie wieder hin kann. Und du möchtest dann auch nicht daran erinnert werden, an diesen Schmerz, den du damals empfunden hast? Denke ich mal, so, irgendwo, ja. Ich kann jetzt rausgehen und da irgendwo zum Himmel gucken und zu Sterne gucken, hallo Mutti, hallo Papa, aber dieses Sarg runterlassen, das war so unendlich für mich, so, so endgültig, dass ich... Das ist auch schlimm. Das ist auch grauenhaft, das zu sehen, das... kann ich gut verstehen und auch empfinde ich auch so, Peter. War das vorher auch schon so, vor den Todesfällen deiner Verwandten, dass du nicht auf einen Friedhof gehen konntest? Kann ich nicht sagen, weil ich es eigentlich so nie erlebt habe. Hast du denn auch überhaupt große Angst vor dem Tod? Natürlich, wer hat das nicht? Ja, es gibt schon. Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder, mein Gott, das wäre das Schlimmste. Wie lange liegt das jetzt zurück, dass du deine Eltern, deine Schwester verloren hast? Meine Schwester ist vor 2 Jahren, meine Mutti, das sind 13 Jahre und mein Papa 28 Jahre. Ach, so lange schon, so lange. Ja. Und ich kann nie auf den Friedhof gehen, so wie viele dann am Totensonntag und gehen dann zum Friedhof. Ich kann es nicht. Wer kümmert sich um die Gräber dann bei euch? Gott sei Dank habe ich da meinen Schwager, meine Schwestern, die machen das, aber... Ich fühle mich auch ein bisschen schuldig, dass ich dann immer so mich da total rausklinke und. Sind die denn, machen die Bemerkungen darüber, dass du nicht hingehst, die Verwandten? Jetzt nicht mehr. Es war schon mal so, dass sie sich da so ein bisschen mokiert haben, aber. Also ich kann schon verstehen, dass manche Menschen mit dem Friedhof nichts anfangen können und auch da keine große Empfindung haben, zu trauern. Empfindung, das geht gar nicht. Nee, bei dir ist es ja wirklich noch viel krasser. Das heißt, du hast ja fast Todesangst, habe ich den Eindruck, wenn du da hingehst. Ja. Wenn du mal mit jemandem zusammen hingehen würdest, der dir sehr nahe steht? Nee, habe ich auch schon mit meinem Mann und der sagt auch, komm, wir machen das mal und wir werden das mal und komm mal langsam ran und ich kann es nicht und es ist wirklich nur, wenn irgendwo, Gott sei Dank, möchte ich nicht irgendwo da, dass irgendwas passiert oder so. Ich gehe zur Beerdigung und dann ist das für mich abgeschlossen und möchte ich nie wieder hin. Das ist vielleicht steckt letztendlich da auch hinter, Petra, sagen wir mal so, deine große Angst vor dem Tod und damit, dass du den Tod nicht akzeptierst als Teil unserer Existenz. Das tust du nicht, ne? Ja, aber... Ich gebe dir ja recht, dass das alles furchtbar ist. Aber wir müssen es halt hinnehmen als Teil unseres unseres Seins hier auf der Welt, dass der Tod immer dazugehört. Und ich glaube, dass man nur Frieden schließen kann mit sich, mit der Welt, mit dem Leben, wenn man das akzeptiert. Bei allem Schmerz, der damit verbunden ist. Ja, aber wenn man mit dem Schmerz nicht umgehen kann, was macht man dann? Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du auch vor der Konfrontation wegläufst. Das mag schon sein, das ist bestimmt auch so, ja. Es tut mir das sehr leid. Du hörst unsere Musik im Hintergrund. Ja, genau. Aber wir werden dich gleich auch nochmal anrufen. Ja, das verspreche ich dir. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke schön. Gut, Petra, alles Liebe. Tschüss. Okay, danke schön. Tschüss. So, mein Lieben, das war's für heute. In der Technik war Christoph Gellert und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr unter der bekannten Nummer 0800 220 50 anrufen. Und übermorgen sind wir nicht da wegen des Feiertages. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.